Freitagabend, kurz nach 10, da kommt die Meldung an. Die Menschen können's nicht verstehen. Was ist das für ein Mann? Zieht sie um die Ecke geht, läuft ihr hinterher. Muss er sie von vorne sehen und hält es ihn nicht mehr. Er schlägt sie nieder, schleppt sie weg. Für ihn sind sie der letzte Dreck. Dieser Mann wird keine Liebe, braucht sie nur für seine Triebe. Der Mann, den kein Gewissen plagt, der Frau durch dunkle Gassen jagt. Er ist der Albtraum in Person, nur seine Opfer. Sadik, Sadik, Sadik, Sadik, Sadik. Begehen an Kindern Verbrechen und kann das nicht verstehen. Sie werden sich an anderen rächen, werden es noch sehen. Sein ganzes Leben merkt er sich, was mit ihm geschah. Irgendwann, nach ein paar Jahren, ist der Zeitpunkt da. Den kein Gewissen plagt, der Frau durch dunkle Gassen jagt. Er ist der Albtraum in Person, nur seine Opfer. Sadik. Der Mann, den kein Gewissen plagt, der Frau durch dunkle Gassen jagt. Er ist der